Kurt Tucholsky wurde am 9. Januar 1890, also vor 125 Jahren, in Berlin geboren. Aus diesem Anlass wiederholen wir nun ein Porträt des Künstlers von Karin Köbernick aus dem Jahr 2001. Sehr geehrter Herr, ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Ihr geschätztes Blatt nur wegen der Arbeiten von Ignaz Frobel lese. Leserbrief an den Verleger der politisch-satirischen Wochenzeitschrift Weltbühne, Siegfried Jakobsohn. Frobel, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Dagegen haben Sie da in Ihrem Redaktionsstab einen offenbar alten Herrn, Peter Panther, der wohl das Gnadenbrot von Ihnen bekommt. Den würde ich an Ihrer Stelle... Etwa entlassen? Vielleicht die beiden anderen Weltbühnenautoren Theobald Tiger und Kaspar Hauser gleich mit? Dafür des Lesers Herzensmann, den bissigen Ignaz Frobel, befördern? Der ahnungslose Briefeschreiber verlangt Unmögliches. Denn hinter den vier Namen verbirgt sich einzig und allein der, der auf dem Titelblatt der Weltbühne steht: Kurt Tucholsky. Der Schriftsteller, Publizist und politische Journalist, Kritiker, Dramatiker und Satiriker und nicht zuletzt der Autor frech-frivoler Chansons und scharfzüngiger Spottgedichte, um dessen Verse sich die politisch-satirischen Kabaretts reißen. In Berlin der sogenannten goldenen 20er Jahre. Anna Luise, Anna Luise. Das ist bei mir so, das ist bei dir so, das ist bei ihm so, das ist bei ihr so. Das ist überall egal, das ist international. Warum sehen wir so dumm aus, wenn wir lieben? Warum? Pourquoi? Perché? Why? Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das ist der König Gustav. Nein. Tucholsky-Gedichte, gedruckt in der Weltbühne und vertont fürs Kabarett, unterzeichnet Theobald Tiger als Urheber der Verse. Tiger, der Satiriker, Tiger, der Frivole. Er greift den Musen unter die Röcke und hat, das behauptet Tucholsky, zwei Seelen. Herr Tiger bekommt reichlich Leserpost. Auch an die Herren Panther, Wrobel und Hauser sind viele Briefe adressiert. An den kunstverständigen Panther besonders dicke von Damen. Tucholsky darf sie alle lesen, muss sie allerdings auch öffentlich in der Weltbühne beantworten. Eine kleine Wochenschrift mag nicht viermal denselben Mann in einer Nummer haben. Und so entstanden zum Spaß diese Homunkuli. Und es war auch nützlich, fünfmal vorhanden zu sein. Denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor, dem Satiriker Ernst, dem verspielten Kenntnis des Strafgesetzbuches, dem Städteschilderer lustige Verse? Humor diskreditiert. Vier Pseudonyme, als Spiel erfunden, beginnen als Personen ein Eigenleben zu führen. In heiterer Schizophrenie, bekennt Tucholsky. Jedes als eine Seite seiner Person, seines Wesens. Ich sah mit ihren Augen und ich sah sie alle fünf. Wrobel, einen essig-sauren, bebrillten, blaurasierten Kerl. Panther, einen beweglichen, kugelrunden, kleinen Mann. Tiger sang nur Verse, waren keine da, schlief er. Und nach dem Krieg schlug noch Kaspar Hauser die Augen auf, sah in die Welt und verstand sie nicht. Tucholsky gilt als gefährlich. In der Kaiserzeit schauen ihm die Zensoren auf die Finger, die Weimarer Republik schützt ihn nicht vor Verleumdungsklagen. Er wird geliebt und gehasst. Als jüdisch-oppositioneller Autor von den Nationalsozialisten verfolgt, werden seine Schriften verboten und verbrannt. Bis heute erregen Tucholsky-Zitate höchstrichterliche Gemüter. Viel Feind, viel Ehr dem Mann, der mit Witz und Wut im Bauch immer auf den Punkt zu schreiben versteht. Zu jeder Lebenslage, zu jedem Problem gibt es ein passendes Tucholsky-Zitat, zeitlos. Genau betrachtet ist seit Tucholsky alles gesagt. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Das deutsche Schicksal? Vor einem Schalter stehen. Das deutsche Ideal? Hinter einem Schalter zu sitzen. Deutschland ist eine anatomische Merkwürdigkeit. Es schreibt mit der Linken und tut mit der Rechten. Wirf den Bankier, wie du willst. Er fällt immer auf dein Geld. Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland untergebracht haben, nennt man dieses den Ernst der Lage. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Was die Kirche nicht verhindern kann, das segnet sie. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die Liebe der anderen, das ist beinahe so lächerlich wie unsere eigene Liebe von vorgestern. Manche Kritiker haben zu Hause so schreckliche Frauen. Und deshalb haben manche Schauspielerinnen so hohe Gagen. Das ist schwer, ein Leben zu zweien. Nur eins ist schwerer: einsam zu sein. Meine Vorfahren haben laut Miesbacher Anzeiger auf Bäumen gesessen und in der Nase gebohrt. Nasenbohrer, pflegte Kurt Tucholsky zu fragen, suchen Sie etwas Bestimmtes? Seinen ironischen Selbstauskünften nähert man sich besser mit Vorsicht. Immerhin, das Geburtsdatum, 9. Januar 1890, stimmt. Über seine Vorfahren ist bekannt, dass Kurt aus einer assimilierten jüdischen Kaufmannsfamilie stammt, die über Generationen durch Fleiß und redliche Arbeit zu Wohlstand gekommen ist. Vater Alex, ein tüchtiger Bankkaufmann, klettert in der Berliner Handelsgesellschaft erfolgreich die Karriereleiter hinauf bis zum Direktorenstuhl. Mutter Doris herrscht selbstsüchtig über Ehemann, Kinder und Dienstpersonal. Allein ihr Wille gilt. Eine Tyrannei, angeblich aus Liebe. Kurt hasst sie deswegen. Nie kann er ihr verzeihen. Und nie erlischt in ihm die Sehnsucht nach mütterlicher Liebe und Geborgenheit. Schon als Kind will er fliehen. Oft hofft er, dass die Eltern sich scheiden lassen. Kurt liebt den verständigen, sanften Vater, wenn er Klavier spielt, in seltenen Stunden mit dem Sohn ins Theater geht oder ihm vorliest. Überschattet von der Syphiliskrankheit seines Vaters, verlebt Kurt eine bedrückende Kindheit. 7 Jahre lang sieht er ihn leiden und trotz der Schmerzen mit eiserner Disziplin und treuester Pflichterfüllung den Bankgeschäften nachgehen. Als 15-Jähriger verliert er den Vater. Kurt kann den Verlust nicht verwinden. Zeitlebens bleibt er auf der Suche nach einem Vaterersatz. Es gibt in den Tucholsky-Biografien kaum ein Foto des Erwachsenen, erst recht kein Kinderbild von ihm, auf dem er lächelt, geschweige denn lacht. Der so viele Menschen zum Lachen brachte, vertraute als Mitdreißiger der Schriftstellerin Claire Goll an: Ich habe das Lachen eines Clowns, aber innen weint es. Bis auf die beiden jüngeren Geschwister Fritz und Ellen bindet Kurt nach dem Tode seines Vaters nichts mehr an die Familie. Mutter, Tanten, Onkel, die ganze stinkbürgerliche Verwandtschaft ist für ihn nichts weiter als ein Backofen des Egoismus. Ein Käfig, aus dem es so leicht kein Entrinnen gibt. 10 Jahre nach seinem Bruch mit der Familie setzt er seinen Protest in Verse. Fang nie was mit der Verwandtschaft an, mit dem Vermerk zur Erinnerung an die Sonntage meiner Jugend. Vertont von Rudolf Nelson nimmt Claire Waldoff das Chanson 1921 in ihr Repertoire auf. Alles ist schon da gewesen, Zulu-Kap von 5 Chinesen, Asien, Amerika. Die Geschäfte sind dieselben, beiden schwarzen wie den gelben. Bist du blick, dann drehst du jedes Ding und steht dann Obermime da. Nur einen Volksstamm gibt es hier auf Erden, mit dem kann kein Mensch richtig fertig werden. Fang nie was mit Verwandtschaft an, denn das geht schief, denn das geht schief. Geh lieber dir eine fremde Landschaft an, denn die Familie wird gleich so massiv. Und seist du auch ein Landwirt, du sollst mal sehen, mein Sohn, wie klein du wirst. Fang nie was mit Verwandtschaft an, dann bist du wirklich glücklich dran. Deine Frau hat Gott behüte, 2 garnierte Winterhüte, schon platt, deine Schwägerin. Onkel Max und Tante Fieschen können sich nun mal nicht kriegen Tod, Mama. Bist du alle Tage da? Du stehst im Testament drin. Bist du in Nachlass voller ernster Weihe, dann hast du nichts wie lauter Kriegsanleihe. Fang lieber mit Verwandtschaft an, denn das geht schief, denn das geht schief. Sieh lieber dir eine fremde Landschaft an, denn die Familie wird gleich so massiv. Du sitzt in der Mischvogelschoß, die lieben Leute wirst du niemals los. Fang lieber mit Verwandtschaft an, dann bist du wirklich glücklich dran. Noch wird er die Verwandtschaft nicht los. Erst soll er das Abitur bestehen und Jura studieren. Mehr schlecht als recht schlägt er sich durch wechselnde Gymnasien, ist mehr als einmal überrascht, dass er doch noch versetzt worden ist. Mittelmäßig bis schlecht sei er, begabt, aber ohne Ehrgeiz, sagen die Lehrer. Zur gleichen Zeit druckt die Zeitschrift Ulk zwei beachtenswerte Texte des 16-Jährigen. Tucholsky beklagt später die verlorenen Jahre in der Schule. Was hat man uns denn gelehrt? Was hat man uns beigebracht? Nichts. Nicht einmal richtig denken, nicht einmal richtig sehen, richtig gehen, richtig arbeiten. Nichts, nichts, nichts. Was dem königlichen Wilhelmsgymnasium, Lackstiefelgymnasium nennt es Tucholsky, nicht gelingt, vollendet ein Privatlehrer. Mit seiner Hilfe besteht Kurt als Externer schließlich das Abitur. Er schreibt sich als Student an der juristischen Fakultät ein, wartet aber nur darauf, endlich finanziell unabhängig zu sein, um die angenehmen Seiten des Lebens genießen zu können. Noch muss er bei der Mutter wohnen, ein unerträglicher Zustand. So oft es geht, hält er sich in Cafés auf. Hier lernt er auch Kurt Hiller kennen, lange bevor sie gemeinsam bei der Weltbühne arbeiten. Ich begegnete Tucholsky zum ersten Mal 1909 oder 10 im Berliner Café des Westens, welches den Spitznamen Café Größenwahn führte. Übrigens mischten sich in der heroischen Atmosphäre dieses Lokals tatsächlich allerhand Leute, die sich selber und gegenseitig maßlos überschätzten, mit solchen, die objektiv besehen, teils damals schon, teils später, in der Kunst, im Denken oder in beidem, wirklich Anständiges leisteten. Um jene Zeit plante mein Kreis literarisch-kämpferische Kabarettabende vor einem kleinen, jungen, anspruchsvollen Publikum. Und der 19- bis 20-jährige Tucholsky war uns durch ein paar frühe Satiren als interessant und uns richtungsmäßig benachbart aufgefallen. Wir luden ihn zum Mittun ein. Er las dann auch ein Werkchen, eine Parodie, ich habe vergessen, auf wen oder was. Ich erinnere mich noch genau, obwohl der Vorgang 48 Jahre zurückliegt, dass wir nach dem ganz günstigen Ergebnis des Abends, an dem der junge Tucholsky mitgewirkt hatte, die auf ihn fallende Honorarquote mit 2 Reichsmark festsetzt. Schon damals, als er von den fürstlichen Honoraren, die er später bezog, noch weit entfernt war, empfand er 2 Mark als immerhin etwas karg. Und eine abermalige Teilnahme des jungen Satirikers an unseren Abenden hat nicht stattgefunden. Kurt Tucholsky leidet keine Not, aber unangemessen bezahlt zu werden, erträgt er nicht. 1911 ist er volljährig. Gegen den Widerstand von Mutter und diversen Onkeln und Tanten setzt er durch, dass ihm sein Erbteil ausgezahlt wird, die ansehnliche Summe von knapp 70.000 Goldmark. Er bezieht eine eigene Wohnung. Und fortan trifft man den elegant gekleideten jungen Mann mit Spazierstöckchen häufiger bei Theaterpremieren und Konzerten, in Varietés, Kabaretts und in Begleitung schöner Damen auf Bällen, dafür seltener im Hörsaal an. Die Versuchung ist groß. In 5 bis 10 Minuten Fußweg erreicht Tucholsky von zu Hause aus mühelos mindestens 5 renommierte Tempel der leichten Muse. Im Apollo und Metropol, Wintergarten, Lindenkabarett und Chat Noir – hat er Stammplätze. Daneben gibt es in Berlin mehr als 100 weitere Bühnen, ungezählte Etablissements, Bars, Cafés und Bierlokale, wo Künstler auftreten. Angesteckt vom Amüsierfieber jener Jahre erlebt Tucholsky eine unbeschwerte Zeit. Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murre nicht, und holt man die Steuer, dann knurre nicht, und nimmt man die alles, dann klage nicht, und kriegst du denn alles, versage nicht. Nur der, der nichts hat, ist glücklich und frei, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und geht schon am anderen dein Mägdelein. Gestern habe ich eine ganze Nacht verlacht, jubelt Tucholsky nach der Premiere mit Otto Reuter im Wintergarten-Varieté. Als er nach dem Ersten Weltkrieg selber für das Kabarett zu schreiben beginnt, steht der dickbäuchige Humorist im Frack, der Couplet-Sänger Reuter, noch Pate. Tucholsky-Texte entstehen nach dem Motto halb politisch, halb erotisch, von Ausnahmen abgesehen. Seine Petronella ist, erhaben über jeden Zweifel, ganz und gar erotisch. Ein starkes Stück, ein Meisterstück, in der Vertonung von Friedrich Holländer und der Interpretation von Victor de Cova. Spielst du Sudermann oder Materling oder spielst du Mieze Stuckert, dann denk, es ist ein eigen Ding, das Herz, das unten puckert. Es atmet klamm, das Publikum, es gäb was drum, ach, es gäb was drum, erhöre nur sein Flehen. Das Publikum will sehen. Nach 6 Semestern beendet Kurt Tucholsky das Studium mit dem Examen. Der Ordnung halber und weil er mit der Doktorwürde liebäugelt. Mit dem geringstmöglichen Aufwand betreibt er an der Universität Jena seine Promotion. Nach 2 Fehlversuchen darf der 25-Jährige auf dem Titelblatt der Schaubühne, in der bereits Wrobel, Panther und Tiger, später noch Hauser mit seiner Feder schreiben, den Namen Dr. Jur Kurt Tucholsky setzen. Er denkt nicht daran, sich beruflich im Paragraphendschungel zu vergeuden. Im Gegenteil, schon als Student geht er mit der preußischen Justiz ins Gericht. Wir haben die allerdicksten Bände von Gesetzen und Ministerialverordnungsbestimmungen ohne Ende. Wir haben Verbote ohne Zahl. Wir haben mannigfaltige Strafen, voll schneidiger Schärfe nach altem Brauch. Gesetze, Vorschriften, Paragraphen. Richter? Ja, Richter haben wir auch. Gereimte Satiren, Glossen, Rezensionen erscheinen bereits 1911 im Vorwärts der größten sozialdemokratischen Zeitung. Im Schießgewehrlied legt er auf den Berliner Polizeipräsidenten Traugott von Jargow an. Die linke Hand am Busenlatz, so steht er da, der Hosenmatz. Hier fehlt ein Nasenstüber. Hier fehlt noch mehr. Uns wird sehr klamm. Der schießt die ganze Stadt zusammen. Verbrecher, Demokraten. Verfasst vom Jurastudenten im 4. Semester. Signiert mit K.T. oder einfach Kurt. Er schreibt auch für die Dresdner Volkszeitung, für Alfred Kerrs Kunstzeitschrift Pan, für das Münchner Satireblatt Simplicissimus und das Prager Tageblatt. In den letzten Semesterferien reist er mit der Medizinstudentin Else Weil, seiner Kläre, in das stille märkische Rheinsberg nördlich von Berlin und schreibt über den fröhlich verspielten Ausflug sein erstes Buch, Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Für die glänzende Verkaufsidee sorgt er selbst. Unter dem Motto, wer Bücher kauft, kriegt auch Likör, eröffnet er mit seinem Malerfreund und Illustrator des Rheinsberg-Bändchens, Kurt Safranski, rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft einen kleinen Schnapsbuchladen, die Bücherbar. Die Presse gutiert den Gag. Der Andrang ist groß, binnen kurzem sind 50.000 Rheinsberg-Exemplare verkauft. Neugierig schaut auch Ernst Rowohlt rein. Er wird Tucholskys wichtigster Verleger. Da haben sie eine Buchhandlung gemietet, am Kurfürstendamm, und zwar also in der Nähe von der Gedächtniskirche. Da ging man also rein und kaufte Bücher, was man wollte, und vor allen Dingen natürlich Tucholsky und Safranski Bücher, also gerade Rheinsberg. Und dann konnte man einen Schnaps trinken oder einen Cocktail, und da saß man auf hohen Stühlen und kaufte gleichzeitig Bücher. Das war eben die sogenannte Bücherbar. Seine heitere Sommergeschichte, nach der, laut Tucholsky, spätere Generationen vom Blatt geliebt haben, widmet er gleich 2 Frauen. Seiner Verlobten Kitty Frankfurter und seiner geliebten Reisegefährtin Claire Pimbusch alias Else Weil, die 8 Jahre später seine erste Ehefrau wird. zu einem Zeitpunkt, als er seit 3 Jahren Mary Gerold versprochen ist, die er dann weitere 4 Jahre später heiratet, um bald neben anderen Lisa Matthias, das Vorbild für seine Lottchengeschichten, zu lieben, 4 Jahre lang, während er in Schweden seine Sekretärin Gertrude Meyer zur Geliebten macht, die bald eine Rivalin bekommt, die Ärztin Dr. Hedwig Müller in Zürich. Und die Moral von der Geschichte. Tucholsky meint: Frau und Mann sind niemals frei. Stets ist ein Gefühl dabei, und die Dummen sind gewöhnlich alle 2. Gib mir deine Hand, Lucindy, du im fernen Land, Lucindy. Wie die Ätherwellen blitzen, überdreht, wo die Raben sitzen, saust meine Liebe dir zu, du, du, du. Wenn du mich liebst, so singt dein Blut, Lucindy. Ach, wenn du nicht da bist, bin ich dir so gut, Lucindy. Dein Lächeln lässt mir keine Ruhe. Man kann von oben lächeln, man kann von unten lächeln, man kann daneben lächeln, wie lächelst du? Am 9. Januar 1913 sieht Kurt Tucholsky seinen ersten Artikel in der Schaubühne gedruckt, an seinem 23. Geburtstag. Im Rückblick fühlt er sich jetzt erst geboren und geborgen in der schöpferischen Obhut eines neuen Vaters. Siegfried Jakobsohn, der Herausgeber der dann 1918 in Weltbühne umbenannten Wochenschrift für Kunst und Literatur, fordert und fördert ihn väterlich-freundschaftlich. Das heißt, er lässt ihm freie Hand, solange die Hand nur fleißig schreibt. Angriffslustig, originell, witzig, sicher im Urteil, begeisterungsfähig, kritisch. Über Politik, Justiz, Wirtschaft, Soziales, wie über Bühnen, Bücher und Bildung. Unter 5 Namen ein Pensum von 5 Journalisten. Und immer auf den Punkt in der Sache und verständlich. Porträts, Rezensionen, Theaterkritiken, Glossen, Berichte und Gedichte schreibt er nun fast täglich. Im ersten Jahr 100 allein für die Schaubühne, daneben für 8 weitere Blätter. Schnell, sicher im Stil und treffsicher in der Sache. Die ist sein Pazifismus, für den er leidenschaftlich eintritt, zu einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. Dem deutschen Volke weismacht: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Den Freudentaumel auf den Straßen fühlt Tucholsky als Seelenzustand durchgehender Pferde. Die Presse überschlägt sich vor Kriegsbegeisterung. Wer wie er gegen den Strom schwimmt, hat schnell die wilhelminische Zensur am Hals. Der echte Satiriker, dieser Mann, der keinen Spaß versteht, fühlt sich am wohlsten, wenn ihn ein Zensor nahm, zu sagen, was er leidet. Dann sagt er es doch. Und wie er es sagt, ohne es zu sagen, das macht schon einen Hauptteil des Vergnügens aus, das von ihm ausstrahlt. Ironie in bester Tucholsky-Manier. Ohnmächtig angesichts der patriotischen Besoffenheit ringsum, verstummt der Satiriker Tucholsky schlagartig und fügt sich in den Wehrdienst. Wissend, dass der Krieg weder für Volk noch Vaterland, sondern nur für mächtige Kriegsgewinnler gut ist. Für den Rüstungsfabrikanten Krupp zum Beispiel, der mit seiner Kanone, der dicken Bertha, Millionengewinne macht. Unsere Bertha, unsere dicke Bertha, so hat man sie genannt, unsere Höllenkanone. Ein Konzert, da macht die dicke Bertha, wenn sie kracht, und am Feinde gute Nacht. In Uniform fühlt sich Tucholsky wie ein beleidigter Clown. Überleben will er, und das möglichst gut. Es gelingt ihm als Schreibtischhengst, schreibt er nach Hause. Wenig zu tun, gut zu essen, gute Weine, amüsante Unterhaltung. Und außen braust ein Ozean von Karikatur. Ich wandte alle Mittel an, um nicht erschossen zu werden und nicht zu schießen. Noch Zeuge zu werden von Erschießungen russischer Kriegsgefangener bleibt ihm nicht erspart. Nie wieder, schwört er nach dem Krieg. Katekühl singt die rote Melodie, vertont von Friedrich Holländer. Ich sah durchs Land ein Weltenbrand. Da weinten tausend Frauen, der Meerschnitt, wir litten mit hunderttausend Grauen. Und wozu Todesangst und Schreck? Ha ho, für einen Dreck. Die Leiber, sie liegen in der Erd. Wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, General, waget nur... Arbeit und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Folgen des Kriegs, Not und Elend werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Am 9. November 1918 ruft der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Zwar ist damit die Monarchie gestürzt, doch die Machtfrage im Lande bleibt zwischen den Linken und Konservativen blutig umstritten. Reichswehrminister Gustav Noske schlägt mit äußerster Brutalität den revolutionären Aufstand im Januar 1919 nieder. Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. In höchster Not habe ich mich zu dieser Anordnung entschlossen. Sollten Sie zufällig auf der Straße was knallen, beruhigen Sie sich, das sind bloß Gewehre. Das ist bloß Noske, der übt sich ein bisschen mit lebende Zielscheiben. Sind aber bloß Arbeiter. Lässig, die Schiebermütze in den Nacken geschoben, Zigarette im Mundwinkel, verkauft Zigarettenfritze Paul Grätz zum blauen Dunst das Neueste vom Tage gleich mit, im Kabarett Schall und Rauch von Max Reinhardt. Neben Walter Mehring und Klabund schreibt Kurt Tucholsky Texte für das soeben gegründete erste politisch-literarische Kabarett in Deutschland. Mit Vorliebe für Paul Grätz. Typ Berliner Kodderschnauze. Wenn der alte Motor wieder takt, vertont von Friedrich Holländer hier in einer Aufnahme von 1920. Schiebung, Schiebung, Schiebung, Schiebung, Schiebung, Schiebung, Schiebung, Schiebung. Wohin du siehst, wohin du guckst, wohin du hörst, mein Lieber, sehr wichtig. Wohin du trittst, wohin du spuckst. Nur Schieber, Schieber, Schieber, aber richtig. Nur Noske ist uns lieb und wert, der treibt es täglich bunter. Wie lange noch? Und just da fährt Zylinden rupf und runter. Für bissige politische Satire ist Walter Mehring zuständig. Von Kurt Tucholsky oder richtiger von Theobald Tiger, dem Kabarettautor, erwartet man im Schall und Rauch leicht gebaute, berlinisch eingefärbte Chansontexte. Einerseits ist dem Tiger-Tucho das Kabarett ein willkommenes Sprachrohr für witzige, politische oder pikante Inhalte. Andererseits macht es ihm die kleine Bühne unendlich schwer. Eines Tages gesteht er ihr seine unglückliche Liebe. Das, sagen die Leute oft, wenn sie einen Vers von mir lesen, fällt ihnen gewiss sehr leicht. Es klingt, als ob ich es aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Wie, sage ich dann. Ja, sagen die Leute. Die Mühe, die es macht, der deutschen Sprache ein Chanson und nun noch gar für den Vortrag abzuringen, ist umgekehrt proportional zur Geltung dieser Dinge. Tucholsky schreibt für die Sängerin Gussi Holl, für die große blonde Dame, die er schwärmerisch verehrt. Und dann singt sie, und ich hänge mit gekreuzten Beinen an ihren Lippen. Das ist viel schöner als das ganze Jahrhundert. Für uns leider im Originalton verloren, das Tauentzienmädel, 1920 für Gussi Holl geschrieben, vertont von Friedrich Holländer, 1966 von Christa Bernhard gesungen. Ich gehe um die Ecken, die Männer, diese Kecken, sie sind mir alle gänzlich einerlei. zähle 15 Lenze und bin dicht an der Grenze, wo man noch sagt, da ist doch nichts dabei. Ich bin die kleine Kitty, Papa sitzt in der City, Mamachen ist mit drin in dem Komplott. Kann entwischen, ich liege gerade zwischen Unschuldsengel und Kokott. Und ich geh und ich geh und ich geh und probier's mal ein bisschen, ein kleines bisschen. Kommt der Mann aber dann näher ran, wisch ich aus und rufe, stopp, fauler Kopf, blonder Zopf, kühler Kopf. Was ich auch ess im Munde führe, ich bleib stets bei der Ouvertüre. Das macht, weil ich alles seh in den Straßen rings ums KDW. Das Kabarett Schall und Rauch hängt 1921 am Tropf. Bierausschank soll es retten. Die Leute wollen sich amüsieren, wollen leichtere Kost. Das Nachkriegselend ist schwer genug zu ertragen. Da geben die Herren Walter Mehring, Friedrich Holländer und Kurt Tucholsky dem Fräulein-Direktor Trude Hesterberg die Ehre. Erst 29 Jahre alt hat sie im inflationären Berlin den Mut zu einer neuen Kabarettgründung, Wilde Bühne, genannt. Die besten Künstler sind an ihrer Seite. Tucholsky und Holländer schreiben ihr einen Erfolgstitel auf den Leib, der noch heute eine Zugnummer im Kabarett ist. Die Herren Männer im unverwechselbaren Vortrag von Trude Hesterberg. Aufgenommen im Jahre 1928. Wenn sie früh schon dastehen, so in ihren Unterhosen. Oh, die Kerle. Wenn sie mit dem dicken Stiefel durch das Zimmer tun. Oh, die Kerle. Und dann putzen sie sich die Zähne. Und dann finden sie sich alleine. Und dann stören sie uns und machen wir uns Krach. Oh, die Kerle, auf die Kerle, auf die Kerle, auf die Kerle, auf die Kerle. Oh. Jedermann denkt, er nur allein kann's machen. Jedermann denkt, er hat Monopol. Dabei gibt es doch Millionen solcher Sachen. Was die von uns Frauen wissen, was die von uns Frauen wissen, was die von uns Frauen wissen, ist ja Kohl. Mit dem Monopol, das kommt noch sehr drauf an. Aber schließlich Kerl ist Kerl und Mann ist Mann. Aber schließlich Kerl ist Kerl und Auch für Revuespäße ist Tiger zu haben. Rudolf Nelson, Theaterdirektor, Komponist, Pianist und Produzent in einer rundlichen Person, schätzt samtene Tigertatzen. Sein Theater, angesiedelt zwischen Operette und Kabarett, dient ausschließlich der amüsanten Unterhaltung. 30 Chansons textet Tiger für Nelson, so nebenbei. Nelson zahlt gut und pünktlich, was die Hesterberg nicht kann. Seine Premieren sind gesellschaftliche Ereignisse in Berlin. Mir ist heut so nach Tamerlan, ein Schmachtlied auf den allgewaltigen Herzog der Kirgisen, erotisches Chanson und Parodie zugleich, macht den Texttiger satt und zum Salonlöwen festlicher Empfänge. Das lohnt doch, so ein bisschen Tamerlan. Nur kunstvoll gepfiffen 1922 von Guido Gialdini ist Tamerlan als Originalaufnahme erhalten. Der Text auf Nelsons Musik hat diese Güte. Mir ist heute so nach Tamerlan zumut. Ein bisschen Tamerlan, ja, Tamerlan wäre gut. Es wäre ja, geniert mich das gelacht. Ich glaube, es passiert noch was heute Nacht. Rudolf Nelson denkt noch im Alter mit Vergnügen an seinen Textautor Tiger. Mit Kurt Tucholsky verband mich eine künstlerische Freundschaft durch 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren in meinem Theater, Nelson-Theater, am Kurfürstendamm, Ecke Fasanenstraße, waren diese Revuen, wo er die Texte schrieb, waren ganz besonders wertvoll für mich und unvergesslich. Dieser Mann pochte seinerzeit noch sehr darauf, meine Revuen müssten irgendwie einen politischen Charakter tragen. Ja? Aber ich habe von Politik, das habe ich weiseren Männern überlassen. Ich habe ja nur für die Freude gelebt und nicht für den Schmerz. Darum habe ich mich um Politik nicht gekümmert. Und das habe ich so allmählich dem guten Tucholsky suggeriert. Und so habe ich alles abgelehnt, was er mir schickte, an Texten oder schrieb, was irgendwie, denn er machte einen ganz besonderen Spaß sich daraus, allerdings sehr begabt, die dritte Strophe eines Chansons immer, immer politisch zu würzen. Ich gab ihm diese Texte immer zurück, bis es endlich einmal so weit kam, dass ich in meine Obhut nahm, nach, im Sommer nach Heringsdorf fuhr und wir stiegen ab im Hotel Atlantik, Atlanta oder Atlantik, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, und da wohnte ich und vor meinem Schlafzimmer war eine ganz große Terrasse, es war schönes Wetter, da habe ich gesagt, kommen Sie zu mir und wir werden jetzt ein bisschen arbeiten, musizieren und unterhalten etc. Und da Sie gern auch trinken und gern sehr schöne Getränke, Cognac und Champagner und so weiter, habe ich eine Bowle anfertigen lassen dort im Hotel und man schickte die Bowle auch rauf. Die blieb aber dort versehentlich vom Kellner hinten in meinem Schlafzimmer. Und er, natürlich höflich wie er war, nimmt die Bowle und trug sie selbst auf die Terrasse. Und wenn man zur Terrasse geht, muss man eine Stufe heruntergehen, nicht wahr? Die sah er nicht, die Stufe, sondern er fiel hin, die Bowle goss aus und er sagte, sehen Sie, lieber Direktor, das war der erste Teil meiner Darbietung. In dieser Nacht, die wir sehr lange ausdehnten, entstanden sehr große Schlager, die noch bis heute gespielt werden. Wir gingen dann morgens um 6 Uhr aus dem Strand, nicht wahr, und unterhielten uns weiter und gingen noch einmal zurück und arbeiteten weiter. So war es damals, haben wir uns gegenseitig sehr angefeuert. 1922 versucht Theobald Tiger, ein eigenes Kabarett zu gründen. Mit der Kabarettistin Rosa Valetti, der Roten Rosa, und dem Berliner Original Paul Krätz. Ausgerechnet am 9. November, dem 4. Jahrestag der Weimarer Republik, die für Tucholsky keine ist. Es soll heißen Rote Nachtigall. Ich hör dir Trapsen, wittert das Berliner Gewerbeamt und befindet, dass für die Konzessionierung kein Bedürfnis vorhanden ist. Tigers Gesang der Bergleute, geplant zur Eröffnung, wird ein halbes Jahr später im Kabarett Die Gondel aufgeführt. Das Bühnenbild zeigt frongeknechtete Bergleute, an Werkzeug geschmiedet im Totenschattentanz. Das erste Mal berührt Tucholsky hier im Kabarett das Thema der Arbeitssklaverei. Erhalten sind davon leider keine Tonaufnahmen. Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen, immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst das Bad, bis der eine zu dem anderen sagt. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Das Lied vom kleinen Kompromiss ist eine von Hans Eisler für Ernst Busch erst Ende der 20er Jahre vertonte Satire Tucholskys aus der Weltbühne. Wie so viele seiner früh gedruckten politischen Verse erst auf die Bühne gekommen, als Tucholsky selbst längst außer Landes ist. 40 Vertonungen von Hans Eisler, ohne die heute kein Tucholsky-Programm denkbar ist, entstehen so. Während Theobald bei Nelson samttatzig übers Parkett tigert, im Schall und Rauch und der wilden Bühne spielerisch Krallen zeigt, geißelt Peter Panther die Heuchelei von Intellektuellen, greift Ignaz Wrobel scharf opportunistische Sozialdemokraten, kriegslüsterne Reaktionäre und radikal-dogmatische Linke an. Kaspar Hauser philosophiert. Er träumt von einer heilen Welt, in der es Gerechtigkeit und Frieden gibt und verzweifelt an der Unvernunft und Unbelehrbarkeit der Menschen. Fleißig melden sie sich alle zu Wort in der Weltbühne, der Vossischen Zeitung und anderen Blättern. Kurt Tucholsky arbeitet in Gremien verschiedener pazifistischer Organisationen mit, spricht auf Kundgebungen, warnt vor Kriegsgefahr und Faschismus. In seltenen Stunden schreibt er Geschichten, die zwischen Buchdeckel passen. Sein Verleger Ernst Rowohlt drängelt. War eigentlich einer meiner pünktlichsten und korrektesten Autoren, die ich in den 53 Jahren, die ich jetzt Verleger bin, gehabt habe. Aber er lieferte seine Manuskripte genau zum Termin richtig ab. Aber wehe, wenn das Geld nicht genau zu demselben Zeitpunkt pünktlich bei ihm eintraf. Dann machte er einen Riesenkrach. Klagelieder von Verlegern gehören zur ständigen Begleitmusik im Schaffen von Tucholsky. Viel arbeiten für wenig Geld ist keine Kunst. Das meint er ernst. Sein Selbstwertgefühl verbietet es ihm geradezu, bei Honorarverhandlungen nachgiebig zu sein. Angemessen oder gar nicht. Gar nicht ist die seltene Ausnahme. Die macht er nur für Arbeiterbühnen. Agitprop-Gruppen tragen seinen Schmerz über den Verrat an der Demokratie, seine Wut über faschistische Übergriffe auf die Straße. Dafür verlangt er kein Geld. Wir dachten unter kaiserlichem Zwang an eine Republik und nun ist's die. Man möchte immer eine große lange und dann bekommt man eine kleine dicke. Gesänge vertont von Hans Eisler. Erhalten in der Interpretation des Volkssängers Ernst Busch. Heilige Brill und völksche Heilung, schnittig, zackig, Forsch und Peng, Staffelführer, Sturmabteilung, Blechkapellen, Schnettredeng, Judenfresser, Straßenmeute, kleine Leute, kleine Leute. Arme Luder brüllen sich heiser, tausend Hände fuchteln wild, Hitler als der selige Kaiser, wie ein schlechtes Abziehbild. Jedes dicken Schlagworts Beute, kleine Leute, kleine Leute. Tun sich mit dem deutschen Land dick, grunzen wie das liebe Vieh, allerbilligste Romantik, hinten zahlt die Industrie und die Kirche macht's Geläute für die großen, gerne großen, kleinen Leute. Briefwechsel Rowohlt Tucholsky. Wie kommt es, dass Sie in Paragraph 9 unseres Verlagsvertrages 15% honorarfreie Exemplare berechnen? So jagen Sie den sauren Schweiß Ihrer Autoren durch die Gurgel. Die 15% honorarfreien Exemplare sind, also das können Sie mir wirklich glauben, meine einzige Verdienstmöglichkeit. Ohne die 15% könnte ich überhaupt nicht existieren und würde glatt verhungern. Rowohlt lenkt ein, fordert nun 14% honorarfreie Exemplare. Tucholsky antwortet: Bei 14% fällt mir bestimmt nichts ein. Ich dichte erst ab 12%. Ernst Rowohlt gibt auf und verhungert keineswegs. Leserbrief eines Oberrealschülers aus Nürnberg an seinen Lieblingsautor Kurt Tucholsky. Hoffentlich sterben Sie recht bald, damit Ihre Bücher billiger werden. So wie Goethe zum Beispiel. Ihr letztes Buch ist wieder so teuer, dass man es sich nicht kaufen kann. Tucholsky an Rowohlt: Da haben Sie es. Macht unsere Bücher billiger, macht unsere Bücher billiger, macht unsere Bücher billiger. Rowohlt befolgt gewinnbringend diesen Rat, doch erst nach Tucholskys Tod. Eigentlich haben wir erst durch die billigen Bücher unsere großen Erfolge erzielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, zuerst durch die Zeitungsrohrs, indem wir schon Tucholskys Schloss Gripsholm, sogar mit Illustrationen, für 50 Pfennige herausbrachten, in einer Auflage von 100.000. Das wäre natürlich für Tucholsky ein Mordspaß gewesen, hätte ihn riesig gefreut. Nachher haben wir ja diese Zeitungsrohros, die haben wir ja dann in das sogenannte Pocketbook-Format gebracht und da sind 840.000. von den verschiedenen Tucholsky-Bänden erschienen. Ich glaube ja, dass er im Himmel ab und zu herunterguckt und sich freut, wie die jungen Leute seine Bücher kaufen. Ab 1924 bleibt Kurt Tucholsky Deutschland für immer längere Zeit fern. Er schreibt für die Weltbühne von Paris aus,

1931 entdeckt Erich Kästner in einem Schweizer Hotel zufällig Kurt Tucholsky. Sie verabreden sich für den Abend, wollen einander tagsüber bei der Arbeit nicht stören. Vom Balkon aus hört Kästner Tucholskys Schreibmaschine pausenlos klappern. Der Mann, der da im Dachstübchen schwitzte, tippte und Pfeife rauchte, schuftete ja für fünf. Für Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Frobel, Kaspar Hauser und Kurt Tucholsky in einer Person. Er teilte an der Schreibmaschine Florettstiche aus, Säbelhiebe, Faustschläge. Die Männer des Dritten Reiches, Arm in Arm mit den Herren der Reichswehr und der Schwerindustrie, klopften ja schon damals recht vernehmlich an Deutschlands Tür. Ein kleiner, dicker Berliner wollte mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten. Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Trotzki. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei. Am 10. Mai 1933 verbrennen die Nazis auf dem Berliner Opernplatz auch die Schriften von Kurt Tucholsky. Der Dichter verboten, der Bürger Tucholsky seiner deutschen staatsbürgerlichen Rechte und seines Vermögens beraubt und der Mensch Kurt Tucholsky aller seiner Hoffnungen. Der Verlust wiegt schwer, nichts ist ihm geblieben. Kurt Tucholsky stirbt am 21. Dezember 1935 im schwedischen Hindos, vermutlich an einer Überdosis Schlaftabletten. Sie hörten ein Porträt von Kurt Tucholsky, der am 9. Januar 1890, also vor 125 Jahren, in Berlin geboren wurde. Autorin ist Karin Köbernick, es sprachen Ursula Illert und Hans-Ernst Jäger. Regie führte Helga Heinold. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2001.